Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg gab es in Kuba ein Freundschaftstreffen, in Serbien ein Gedenkmeeting und in Ungarn einen Vortrag und eine Filmvorführung statt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Massen betreffender Länder teil. Auf der Filmvorführung wurde ein koreanischer Film über die aggressive Natur des USA-Imperialismus gezeigt.